Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Der 22. Mai war wieder recht spannend bei uns. Wir haben ja Bienen, haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, und Jan hat zwei Ableger gebildet in einer Beute. Das haben die wohl nicht so toll gefunden, beziehungsweise die haben mindestens drei Königinnen produziert. Was bei zwei Völkern ja okay ist, aber es war eine Königin zu viel. Wir wissen auch nicht genau, ob die heute wieder schwärmen. Wir konnten die gestern einsammeln in eine Box, die sind nicht so weit weggeschwärmt. Und die waren halt aus den Ableger, der gebildet wurde, hatten die neue Beute daneben gestellt und die sind irgendwann, wie wir nicht mehr zugeguckt haben, sind die wieder zurückgewandert in die alte Beute, in die Ableger rein. Das ist jetzt nämlich wieder voller wie vorher. Gute Volksstärke, aber es kann sein, dass die halt nochmal wegfliegen. Dass bei dem ersten Mal die Königin nicht stark genug war oder wie auch immer, weshalb die wieder zurückgegangen sind. Eigentlich bleiben die dann in der neuen Beute und bilden ein neues eigenes Volk. So sind sie wieder zurückgekehrt. Ich weiß nicht genau, ob die Königin es nicht geschafft hat oder ob die ohne Königin geschwärmt sind. Das hatten wir ja letztes oder vorletztes Jahr bei meinem Volk, was ich bekommen hatte, auch. Das war ein Ableger gebildet und da habe ich halt nur darauf geachtet, dass eine neue Königin gezüchtet wurde. Es war aber schon eine geschlüpft. Und deswegen sind die dann kurz bevor die andere geschlüpft ist, geschwärmt. Zweimal. Einmal war die Königin nicht mitgekommen und deswegen sind die wieder zurück abends. Und beim zweiten Mal sind die an einen Baum rein. Da mussten wir die runterholen. Stand ich dann unten in voller Montur und habe den Eimer festgehalten, wo die reingekommen sind. Diesmal habe ich mehr Fotos und Videos gemacht, fand das ganz toll. Aber auch in voller Montur, weil man weiß ja nie. Und jeder Stich ist bisher bei mir schlimmer geworden, deswegen lieber nicht. Mein Mann wurde zweimal gestochen. Er hat einmal bei der Mülltonne ein bisschen die Biene gequetscht und einmal irgendwo beim Transport oder beim Fegen auch eine erwischt. Und wenn die Angst haben, dann pieksen die, sonst halt nicht. Und auch ein paar Kunden neugierig geguckt haben, andere haben gefragt, sind wir gefährdet? Wir nein. Ist natürlich immer so ein bisschen unglaubwürdig, wenn man in voller Montur dasteht und sagt, nein, ihr ohne Kleidung seid, also ohne Bienenschutzkleidung seid nicht gefährdet. Aber die Angestellten, die auch Fotos gemacht haben oder Video oder Zeitlupenvideo gemacht haben, sind auch nicht gepikst worden. Ist eigentlich nicht so dramatisch, wenn man nichts falsch macht. Wurde auch auf Facebook gefragt, ob das nicht gefährlich ist. Ich würde mal sagen, gefährlich ist es nur, wenn man hingeht und reingreift und den Angst macht. Wenn man die halt in Ruhe lässt und halt nur abfegt, so im Korb rein und da bleiben die und vorher wurden die ein bisschen nass gespritzt, dann denken die nämlich auch, oh, da ist was. Und dann sind die stiller und dann tun die auch eigentlich nichts. Also eigentlich gar nicht gefährlich, aber ohne Gewehr. Ich möchte da nichts heraufschwören. Ich bin ja auch kein gelernter Imker. Aber es war halt recht spannend wieder zu gucken. Werden wir mal abwarten, ob die heute nochmal schwärmen oder nicht. Weiß ja auch nicht, ob die doppelte Königin oder dreifache Königin abgemurkst wurden von den anderen, damit nur eine, also eine Königin bleibt eigentlich im Volk und würde die andere abstechen. Bin ja mal gespannt, ob die nun wieder schwärmen oder ob die bleiben. Es war halt sehr interessant, dass mein Mann mir geschrieben hat, die Bienen sind alle wieder im alten Stock. Das hätte ich nicht erwartet. So, es ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber das genannte Volk ist irgendwann unbemerkt die Hälfte dann doch geschwärmt. Also wir hatten dann aus den zwei doch ein einzelnes gemacht und die Hälfte davon ist geschwärmt. Mittlerweile ist das Volk auch aufgelöst zu den anderen dazu, denn die Königin, die dann da geblieben ist, die war zu schwach. Die hat nach dem Urlaub oder wie wir im Urlaub waren, einfach viel zu wenig Eier gelegt, was ein Anzeichen für eine sehr schwache Königin war. Deswegen wurde das dann zu einem Volk gemacht. Leider war ja die Hälfte irgendwann unbemerkt, es hat keiner mitbekommen, geschwärmt. Sowas passiert halt leider öfters. Was auch noch wichtig ist, wenn man Imkerei macht, alte Waben hat, wo man die lagert, aus aktuellen Anlass, sollte man die nicht offen lagern. Also es dürfen keine Bienen und Wespen und nichts rankommen können, die dürfen es nicht riechen. Es muss verschlossen sein, in einem Keller oder wie auch immer. Auf jeden Fall nicht, wenn man in einer Halle ist, wo Bienen so rein können, die offen stehen haben. Das ist nicht gut. Die müssen halt in Bienenkästen und zu, dass es nicht gerochen wird, dass es keiner mitkriegt. Weil wenn Bienen in eine Lagerhalle reinfliegen, heißt das nicht, dass sie auch wieder rausfinden. Und das ist dann ganz schade, wenn da mehrere Völker reinkommen und den Weg nicht wieder rausfinden und da dann ganz viele Leichen liegen. Das ist einem bekannten Imker leider passiert. Der hat halt diesen Anfängerfehler begangen. Und ich war auch vor Ort und habe geguckt. Und das ist halt ein sehr, sehr trauriges Bild, wenn man guckt und denkt, das ist mindestens ein Volk, wenn nicht sogar drei verschiedene, die Hälfte davon Völker, die da auf dem Fußboden liegen. Oben an der Decke auch noch etliche 100 Bienen sind, die den Weg nicht rausfinden. Deswegen wird auch die Tür dann offen gelassen. Ist das sehr, sehr traurig. Deshalb immer dafür sorgen, dass es zu ist. Auch wenn man Gläser, Honiggläser oder Marmelade oder andere süße Sachen im Glascontainer schmeißt. Es heißt nicht umsonst, die soll man sauber auswaschen vorher. Weil die Bienen und andere Insekten, Wespen könnten da reingehen und sich verletzen. Außerdem ist es auch nicht hygienisch, wenn die da reingehen und den restlichen Honig sammeln. Gibt halt mehrere Gründe, weshalb man die Gläser wirklich sauber waschen sollte. Es lag mir so ein bisschen am Herzen, das einmal weiterzugeben, dass man daran denkt. Nicht jeder Hobby-Imker weiß das auf Anhieb. Und daher wollte ich das nochmal erwähnen. Ja, mein Großer ist jetzt 18. Die befürchtete Party mit den zwei anderen hat nicht stattgefunden. Die haben sich nicht mehr vertragen kurz vorher und die wollten halt auf seine Kosten viel den Platz nutzen und alles. Und er durfte nicht mal eine Playliste Musik erstellen. Deswegen war die Feier von ihm mit seinen Freunden halt wesentlich kleiner und überschaubar. Und die meisten kannte man, das war recht nett. Ich war auch einmal drüben was hinbringen, ganz kurz. Bin auch schnell wieder weg, damit die ihre Ruhe haben. War recht friedlich, es wurde auch nicht so viel getrunken, wie befürchtet. Alles ganz gut. Mein kleiner, großer Ron hat seinen Angelschein bestanden. Er war jetzt auch schon fleißig angeln unterwegs. Im Urlaub im Harz hat er sich aber vorher überlegt, doch nicht die Angeln mitzunehmen. Erstmal hatten wir dann mehr Platz dadurch und zweitens, an dem einen Campingplatz wäre sowieso gerade Betriebsferien gewesen, was ich echt schade gefunden hätte. Aber zum Glück hat er sich ja gegens Angeln im Urlaub entschieden. Deswegen hatten wir dann keine Probleme dadurch. Ja. Mehr Bienen-Content habe ich quasi dadurch. Wir haben von Bekannten, die hatten Besuch aus dem Ausland. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig genau, woher. Bevor ich was Falsches sage, sage ich nichts. Auf jeden Fall konnte er nur Englisch. Bienen auf Englisch erklären ist auch eine ganz witzige Sache, wenn man die Namen und alles gar nicht so kann. Dann sagt man Queen, Boy, Ladies, Girl, Baby und so komische Begriffe. Also versucht auch mit Hand und Fuß zu erklären, denn auch, dass er probieren durfte, Honig erklären, einmal mit dem Finger gemacht, ne? Eat, Honey, ist halt ganz lustig dann. Er war ein lustiger Kerl. Ja, hat dem, glaube ich, auch ganz gut gefallen, das probieren zu dürfen, zu gucken zu dürfen. Und ich habe das übernommen, weil mein Mann leider einen Tag vorher oder jedenfalls ganz kurz vorher vor dem Bienentermin zeigen, sich leider die Hand verletzt hat mit einem Cuttermesser. Ja, es war ein Sicherheitscuttermesser, also ich weiß auch nicht genau, wie er das geschafft hat, weil nachdem er fertig war, das war auch leider so, dass ich wegen PIN-Post zur Kasse gekommen bin. War ganz gut, dass die Pins an dem Tag angekommen sind. Ich weiß nicht, was er sonst gemacht hätte, weil er musste dann ja Kasse machen und der sonst Kasse auch macht, ist ja gerade zur Mittagspause gegangen und in dem Moment passierte das. Also der war gar nicht mal so weit weg, da ist es passiert und dann hatte ich halt die Arschkarte und war halt als Ersthelfer vor Ort und musste halt alles machen erstmal. gucken, dass er nicht verblutet, dass er keine Panik hat, dass er in Ruhe sitzt. Ich glaube, ich war allerdings viel aufgeregter wie mein Mann. Ich war sehr froh, dass auf den ganzen Sachen in dem Notfallkoffer oder Notfallschrank drauf stand, was da drin ist, damit ich das Richtige rauswischen konnte und genau wie im Erste-Hilfe-Kurs das machen konnte. Da er nicht so doll geblutet hat, habe ich halt einen Schritt weggelassen, halt nicht dieses andere Papier dazwischen gemacht, sondern halt nur das normale Wundpflaster, Wundverband drauf. Ja, schön dann rumgetüdelt. Und wenn es stimmt, was er sagt, dann haben die im Krankenhaus das auch gelobt, wie gut das gemacht wurde. Da habe ich ihn nämlich noch hingefahren dann später an dem Tag. Er musste sich ja erstmal noch ausruhen, hinlegen, erstmal erholen davon, weil er kann ja auch kein Blut sehen. Ich habe dann auf dem Karton Blutstropfen weggewischt, dann Cuttermesser sauber gemacht. Das wollte vom Wasser auch nicht gleich sauber werden, noch mit einem Putztuch. Dann erstmal das, was er eigentlich mit dem Cuttermesser gemacht hat, fertig gemacht. Und dann halt ins Krankenhaus gefahren. Ich sollte auch nicht bleiben, nicht warten, weil er sagte schon, das dauert bestimmt 3 Stunden. Und an dem Tag war ein Geburtstag von meinem Neffen, den 2. Geburtstag. Deswegen, also es war der 17.7., wo das passiert ist, war ich auch ganz froh, dann beim Geburtstag ein bisschen abgelenkt worden zu sein. Und nach dem Geburtstag konnte ich ihn dann abholen. Beim Citymark ist er hingegangen, weil er saß wirklich auch tatsächlich die 3 Stunden im Warteraum, weil es kamen auch immer Notfälle dazwischen, sodass er immer weiter nach hinten gerutscht wurde und dann mit 12 oder 6 Stichen genäht. Ich glaube 6 Stiche, 3 auf jeder Seite müssten das sein, 6 Stiche, ja. Das sieht jetzt auch schon wieder ganz gut aus, Fäden sind auch schon gezogen, Heilung läuft, alles wunderbar, aber das war halt auch für mich ein sehr, sehr aufregender Tag. Da ich eigentlich ja Blut überhaupt nicht sehen kann. Und man sieht dann, in der Not ist man doch stärker, als man denkt. Mir war auch gar nicht schlecht. Ich war halt nur total aufgeregt den ganzen Tag über dann. Auch wenn ich noch davon erzähle, wird man irgendwie immer wieder aufgeregt. Vor allem, weil, ne, hätte das nicht eine Minute früher passieren können, dann wäre Stefan noch da gewesen, dann hätte er das machen können. Ich hätte mich zurücklehnen können oder Jan im Arm nehmen können. So habe ich erstmal halt geguckt, dass Ersatzpersonal an die Kasse kommt. Ich habe gefragt, ob sie gerade Pause ist und wenn nicht, ob sie schnell zur Kasse kommen kann. War natürlich ganz am anderen Ende im Betrieb, aber es war zu der Zeit nicht wirklich was los. Es sind wohl viele Mittagessen dann. Deswegen war das auch kein Problem, dass sie dann einspringen konnte. Ging dann ja auch alles dann ganz gut. Ja, mehr Bienen-Content war noch nicht. Honig haben wir ja auch schon wieder, welche abgefüllt. Wir haben noch einen Eimer im Keller, den muss ich auch noch abfüllen, aber irgendwie verändert er sich diesmal nicht. Sonst war das immer so nach dem Rühren, irgendwann wurde er schon pörlig, hatte die Cremigkeit, die Farbe vom Raps her halt, dass die Konsistenz sich angepasst hat, dass man dann rechtzeitig abfüllen müsste. Und jetzt tut sich aber irgendwie gar nichts. Er ist lecker, er ist süß, wunderbar. Aber ich weiß nicht, halt nicht normal, so wie man ihn kannte. Halt irgendwie ganz anders ist er diesmal. Mal schauen. Die, die ihn bisher gegessen haben, fanden ihn toll. Ich finde, er ist besser für Kuchen oder im Tee. Ne, weil er flüssig bleibt, kann man ihn super im Kuchen reinhauen oder Brot oder wer auch immer, wo man Honig drin macht. Und Tee halt sowieso. Ja, weil so ist er mir viel zu süß auf Brot. Da bin ich, glaube ich, eher der Raps-Fan für auf Brot. Als nächstes kommt dann ja das GCN-Sommerfest. Wir waren beim GCN-Sommerfest. Das findet einmal im Jahr statt, im Juni oder Juli. Diesmal war es, glaube ich, wieder im Juni. Ich habe jetzt die Daten nicht im Kopf. Ist ja auch nicht wichtig, es war ja schon. Es war aber wieder toll, wie immer. Mit Hüpfburg, Kinderschminken. Diesmal neu gab es Zuckerwattemaschine. Ich stand diesmal nicht am Kaffeestand, sondern bei den Geo-Olympiaden, bei den Spielen, bei einem Spiel stand ich. Das war auch irgendwie viel entspannter, nicht so ein Stress. Sonst immer so zur Kaffee-Highlight, Highlife-Zeit, wo viel los ist, wo man halt die ganze Zeit irgendwie im Kaffee machen und ja, machen ist. Das war eigentlich ganz entspannt, weil da, wo wir standen, war nicht immer so viel Andrang. Es war immer Stück für Stück, dass immer mal ein paar kamen. Das war ganz nett, auch im Schatten. Man stand nicht so in der Sonne. Zwischendurch hat man sich auch mal hinsetzen können. Ist nicht immer praktisch, wenn man sich hinsetzt und dann der Vater, der neben einem sitzt, von seinem Kind nass gemacht werden soll und man dann selber nass wird. Also ich bin zweimal an dem Tag geduscht worden. Ich sagte schon, ich bin Miss Wett-T-Shirt. Das erste Mal war noch bevor das Event angefangen hat. Ich weiß nicht, zwischen 10 und 11 Uhr. Kommt so ungefähr hin. Da war ein Schlauch, wo eine Verbindung zwischen war, das gelöst. Und ich wollte das retten, aber es wurde nicht besser, es wurde eher schlimmer. Ich habe es nicht richtig festbekommen und dementsprechend war dann meine Hose klitschnass, T-Shirt ein bisschen nass. Ich musste Hose umziehen. T-Shirt hatte ich leider keinen Ersatz mit, das musste Jan mir später mitbringen, weil beim zweiten Mal nass machen war ich zu nass. Da habe ich aber dann ein Ersatz-T-Shirt von dem Papa bekommen. Also eine Nummer zu groß, aber halt luftig locker. Fand ich nicht schlimm. Musste ich nur einmal nochmal umziehen, weil die sagten, er war falsch rum an. Naja, kann man ja ganz leicht Ärmel einmal rausdrehen und Ärmel wieder rein. Musste ich halt nur kurz meinen Posten verlassen. Da war nämlich meine, also wir waren immer zu zweit bei den Spielen. Die war gerade auf halt, Kaffeepause machen. Wir konnten uns so ja abwechseln, dass immer einer was essen konnte oder zur Toilette konnte oder auch mal bei den Spielen mitmachen konnte. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt alleine und dann musste halt der Papa, wofür das Kind mich nass gemacht hatte, kurz aufpassen, bis ich wieder da war. Dann musste ich ihr auch nochmal sagen, dein Stuhl ist jetzt nass. Ich war es nicht. Ja. War aber auch halt wieder recht toll. Lief auch alles super, super. Was ich auch ganz, ganz toll fand, war für die Sponsoren, Supporter, gab es extra Geschenke. Also wir haben Leseknochenkissen bekommen. Ich bin gerade am Überlegen, habe ich das nicht alles schon mal erzählt? War das die Datei, die verschwunden ist? Ich glaube schon. Ich habe nämlich schon mal angefangen, Podcast zu erzählen und dann war es irgendwie ja weg. Ich habe es nicht richtig gespeichert gehabt, glaube ich, und nach dem Neustart des Computers oder wie auch immer war es weg. Naja, die Leseknochen und es gab halt Pins. Sommerfest gibt es meistens Pins für einen Tageseintritt, für die Übernachtungsgäste und diesmal halt auch für die Sponsoren. Es gab sonst auch mal drei. Was war denn die dritte? Ah, Helfer. Für die Helfer gibt es sonst immer Sponsoren waren 9, aber sonst gab es auch immer für die Helfer-Pins. Finde ich auch eine ganz tolle Idee. Bin mal gespannt, was es nächstes Jahr gibt. Dies Jahr war es eine Pin mit der Möwe, die Dosen angelt. Da hatten wir auch Dosenangelstationen aufgebaut, dass man mit so einer ganz langen, verlängerbaren Angel in den Bäumen auch Pettlinge angeln konnte. Ich weiß nicht, wie viele das gemacht haben. Es gab auf jeden Fall in 3 verschiedenen Höhen Pettlinge, die man hätte erangeln können. Ich glaube, die haben eher auf der falschen Seite geübt mit der Angel. Es waren Shops da, auch ein Schmuckshop. Da habe ich auch mal geguckt. Aber später war der weg. Also wie ich eigentlich was kaufen wollte, war das schon weg. Vorher hatte ich mich nicht so getraut. Man muss ja auch immer gucken mit seinem Geld haushalten, weil ich ja auch noch übrig gebliebene Pins dann abgekauft habe. Weil als Pillensammler wird man die ja immer gut los zum Vertauschen. Eine Hochzeit war diesmal in Hünning auf dem Campingplatz. Es gab WLAN. Wir hatten im Wohnmobil tatsächlich WLAN. Das fand ich echt schlimm. Ich habe mich eigentlich auf Ruhe gefreut. Und nein, dann hat man WLAN. Dann kriegt man auch noch über Facebook Bescheid. Harry Potter ist raus, kann man jetzt kaufen. Hat man natürlich die App Harry Potter geladen. Oder Wizards United von Niantic. Das ist so wie Pokémon Go und, jetzt fällt mir das andere nicht mehr ein, so eine Art aufgebaut. Ganz ähnlich. Nur, dass man halt, ja, Harry Potter-mäßig rumläuft. Schade ist, dass der Avatar so eintönig ist. Entweder ist das eine rote Hexe oder eine grüne Hexe oder in anderen Farben. Die anderen Farben weiß ich noch nicht so genau, weil die ich bisher kenne, haben halt Slytherin drin oder Hogwarts und da ist es halt grün oder rot. Man kann halt auswählen, in welchem Haus man spielt quasi. Dann auch, was man ist, ob man Aurora ist, zoologischer Magier und so ein paar andere Sachen. Also ich bin Aurora. Ich kann in den Kursen dann die Kurse für Auroren machen, wenn man da Kurse quasi mitmacht. Man sammelt halt Bücher, also nicht in echt, virtuell mäßig, wenn man was erledigt, schafft Aufgaben, bekommt man quasi so Heftchen, Bücher und dann kann man da Kurse machen. Und wenn man da besser wird, kann man in den Kämpfen, in den Ruinenarenen, besser kämpfen. Verliert weniger Lebenskraft, ist stärker und gibt es halt so viele Varianten in dem Spiel. Das muss man, glaube ich, mal extra erklären, wenn man das erklären möchte. Da gibt es einfach zu viel. Naja, das halt installiert und dann kam Jan zum Wohnmobil und ich sagte, ah, ich spiele schon Harry Potter. Hast du es mitbekommen? Ich habe dir geschrieben. Nee, er hatte zwischendurch keinen Empfang und hat halt nicht mitbekommen, dass es Harry Potter schon gibt. Hat er dann aber nachgeholt und ja. Dann hatte ich erster Harry Potter drauf, obwohl mein Mann darauf gewartet hatte. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht haben, weil ich dachte, ja, mit der Zeit wie Pokémon Go wird das dann irgendwann doch mal langweilig. Aber jetzt bin ich schon bei Level 24. Ja, und versuche halt die Tagesaufgaben immer zu schaffen. Dass man muss 250 Kilometer laufen, 10 Zauberer-Sachen zurückbringen. Das heißt, man kämpft oder macht gegen Figuren was. Einmal eine Zauberer-Herausforderung bestehen, das heißt, in einer Ruinenkammer kämpfen einmal. Zweimal essen, das heißt, zweimal so ein Haus aufsuchen und da dann einmal eine Fingerbewegung machen und dann hat man gegessen, dann kriegt man wieder Blitze. Blitze sind Zauberenergien, die man braucht, um kämpfen zu können und andere Sachen zu machen. Dann gibt es auch Portschatullen, die man freischalten kann, wenn man viel geht. So 2 Kilometer, 5, 7 und 10 Kilometer. Je nachdem, welche man aufsammelt, hat man verschiedene. Für die braucht man aber auch Schlüssel, um die erstmal freischalten zu können. Der goldene Schlüssel, den kann man immer wieder benutzen. Silberne verschwinden dann, wenn die Schatulle fertig ist. Deswegen den goldenen am besten immer in die niedrigste Schatulle, damit man den ganz schnell wieder benutzen kann. Das sind so Tipps, die man ab und zu mal mitbekommt. Auch einen besonderen Zaubertrank gibt es, wenn man den nimmt und dann die ganzen Sachen macht, gibt es mehr Punkte als normal. Gibt halt Tricks, um schneller ranzukommen, auch ohne In-App-Käufe zu machen, weil es gibt halt ganz viel, was man auch kaufen kann. Man kann Blitze kaufen, man kann Platz für die Sachen, die man sammelt, kaufen. Und ja, jetzt habe ich eigentlich schon wieder viel zu viel von Harry Potter geschwärmt, wo ich davon überhaupt gar nicht erzählen wollte. Ja, so schweift man immer gerne mal ab. Aber Sommerfest habe ich ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, dass es ein tolles Familienevent ist für Groß und Klein, für jedes Alter. Es macht einfach Spaß, es ist toll, es ist erholsam. Man ist 2 Tage wirklich damit beschäftigt, Samstag Anreise, Sonntag Abreise. Viele freuen sich schon aufs Aufbauen. Manche freuen sich besonders auf Sonntag aufs Abbauen der Hüpfburg, ne, dass sie darauf stürmen können und die zusammenbauen, also abbauen können zusammen. Ja, das ist für einige echt ein Highlight. Ich bin halt auch gerne schon beim Aufbau dabei. Diesmal konnte mein Mann nur später kommen, weil er kein Frei machen konnte, weil andere in Urlaub waren. Sei es denen gegönnt. So sind die Hunde auch mal zu Hause geblieben in Ruhe, wo Wilma diesmal nicht richtig läufig war. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Eigentlich hat sie wieder Läufigkeitsanzeichen gemacht, aber auch nicht so richtig.